Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 27. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir kommen zum Ende von Kapitel 1 und dann sehen wir, wie es danach weitergeht. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich das ganze Kapitel, also den ganzen Brief, durchgehen werde. Mal sehen. Schau mal, Paulus sagt etwas so Schönes. Die, die in dieser Welt unbedeutend sind, werden diejenigen, die bedeutend sind, verdrängen. Das gibt Hoffnung für alle. Und das bedeutet auch, dass es nichts gibt, was uns aufhalten kann, egal wie gering und schwach wir uns fühlen. Doch schau, Gott tut das aus einem bestimmten Grund. Wirklich heißt es im nächsten Vers 29, damit. Damit was? Gott benutzt also die Niemande, die Lächerlichen, diejenigen, von denen diese Welt sagt, dass sie keine Zukunft haben. Er gebraucht sie, um die Klugen in dieser Welt zu verdrängen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Damit in Gottes Gegenwart kein Platz für stolze Prahlerei ist. Ach Leute, wie viel Prahlerei gibt es im Reich Gottes? Wie viel stolze Prahlerei gibt es in der Gemeinde? Wir haben dies gebaut, wir haben jenes gebaut, wir haben das getan. Weißt du, das Einzige, worauf wir stolz sein dürfen, ist das, was Jesus durch uns getan hat. Niemals, was wir für Jesus getan haben. Was wir für Jesus getan haben, ist also nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, was er durch uns getan hat. Ich habe das gelernt, als ich noch sehr jung war, und ich danke Gott dafür. Denn alles, was ich für ihn tue, damit kann ich mich nun rühmen, darauf kann ich stolz sein. Also schau, ich habe das für Gott getan. Das weist auf mich zurück. Aber wenn ich sage, Gott hat das durch mich getan, verweist es auf ihn. Was auch immer Gott durch mich tut, bedeutet also, dass Gott es tut. Es gibt also nichts, womit ich mich rühmen könnte. Es geht allein um ihn. Die schöne Wahrheit dieses Bibelverses und des gesamten Kontextes ist folgende. Das wahre Evangelium überlässt den Menschen absolut keinen Ruhm, sondern alle Ehre gebührt Gott. Niemand kann sagen, seht her, ich bin klug, ich habe studiert, ich bin gebildet, ich bin stark und deshalb hat Gott mich benutzt. Schau dir Vers 29 an. Damit kein Platz für stolze Prahlerei in Gottes Gegenwart ist. In Gottes Gegenwart gibt es nur noch das, was er getan hat und nicht, was du getan hast. Das Kreuz hat nichts damit zu tun, was du getan hast. Es hat nur damit zu tun, was er getan hat. Erinnere dich an Römer 11,36. Verzeihung, ich habe jetzt zwei Bibelverse durcheinander gebracht. Es ist Römer 11,36. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Siehst du, wenn du so lebst, was gibt es dann noch zum Prahlen? Nichts mehr. Und genau deshalb ist das Kreuz so wichtig für unser Leben. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du etwas erreicht hast, sieh auf das Kreuz. Jedes Mal, wenn du denkst, dass es an dir liegt, sieh auf das Kreuz. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du etwas Besonderes bist, schau auf das Kreuz. Erinnerst du dich, als ich über die letzte große Ernte sprach? Ich habe in dieser offenen Vision Menschen auf der ganzen Welt gesehen, die Tausende und Millionen von Menschen zu Jesus gebracht haben. Das Schockierende an dieser Ernte war, dass diese Menschen ohne Namen und ohne Stellung waren. Und Jesus ist der Einzige, der den ganzen Ruhm erntet. Genau darum geht es bei dieser Ernte. Denk daran, nicht die Klugen sind die Auserwählten, sondern die Auserwählten werden von Gott befähigt. Denn in Gottes Gegenwart darf es keine Prahlerei geben, sondern nur Jesus, weil er das Zentrum von allem bleiben muss. Es ist Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Morgen machen wir weiter. Danke, Leute. Bis dann.